Deutschlandfunk. Das Feature. Wenn die Nacht Warschau in ihren schwarzen Mantel hüllt und die Stille der schlafenden Stadt nur ab und zu von einer Autohupe durchbrochen wird, dringen vom rechten Weichselufer, aus einem Hain alter Weiden und Pappeln, geheimnisvolle Wüstengeräusche und helle Urwaldlaute herüber. Ein Orchester aus Wölfen, Hyänen, Schakalen und Dingos. Aufgescheuchte Wildvögel kreischen gellend über dem Wasser. Und die Luchsweibchen singen in ihrem Käfig eine melancholische Serenade. Ihr schrilles Miauen erhebt sich über alle Nachtgeräusche des Zoologischen Gartens. Untermenschen und Alphatiere. Bisons und Juden im Warschauer Zoo. Ein Feature von Małgorzata Żerwe und David Zajmajrowicz. Ich war 7 Jahre alt, als der Krieg ausbrach, 1939. Auf dem Gelände des Zoos stand nämlich Flugabwehrartillerie. Polnische Artillerie. Ein Teil der Tiere wurde von unseren Soldaten getötet, für den Fall, dass etwa ein Tigerkäfig bombardiert würde und die Tiere in die Stadt gelangten. Mein Vater hatte angeordnet, dass man diese Tiere erschießen müsse. Die weniger gefährlichen durften bleiben. Die Elefantin Kasia starb von einem Granatsplitter getroffen. Ihre Tochter Tuschinka blieb unversehrt. Viele Affen und Antilopen kamen durch Kugeln ums Leben. Schimpansen und exotische Vögel verbrannten zusammen mit dem Pavillon. Eine Giraffe wurde von einer Granate getötet. Die zweite konnte sich retten. Nilpferde, Bären, Wisente, Bisons, Elche und Luchse haben überlebt. Sämtliche Robben sind geflüchtet. Auch Kamele, Lamas und Hirsche irrten an der Weichsel umher. Silberfüchse und Dachse verschwanden spurlos. Fischotter und Biber blieben in ihren Becken sitzen. Dzień dobry. Dr. Jan Maciej Rębiszewski, wieloletni dyrektor ogrodu zoologicznego. Dr. Jan Rębiszewski, ehemaliger Direktor des Warschauer Zoologischen Gartens. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor über 30 Jahren herkam, mir alles anschaute und mich fragte, welche Tiere sich wohl noch an Herrn Dr. Żabiński erinnern können. Redakcja przyrodnicza nadaje audycję Dr. Żabiński przed mikrofonem. Die Redaktion Natur präsentiert Ihnen Dr. Żabiński am Mikrofon. Der Held meiner heutigen Geschichte ist ein weiterer Vertreter der wilden Verwandten unserer Hauskatzen, nämlich der Luchs. Selbst wenn Sie, verehrte Hörer, noch nie von ihm gehört hätten, würde Sie ein Foto dieses Tieres davon überzeugen, dass es zur Familie der Katzen zählt. Wenn wir allerdings weitere anatomische Eigenschaften des Tieres betrachten, sehen wir, dass seine langen Beine überhaupt nicht denen von Katzen ähneln. Ich heiße Ryszard Żabiński und bin der Sohn von Jan und Antonina Żabiński. Ich war immer der Rysch und nicht Ryszard. Und bin eigentlich noch immer der Rysch. Rysch bedeutet nämlich auf Polnisch Luchs. Nazywam się Teresa Żabińska-Zawadzki. Ich heiße Teresa Żabińska-Zawadzki und bin die Tochter von Antonina und Jan. Meine Mutter hatte sich damals um zwei Luchse gekümmert. Sie waren klein und hilflos, denn deren Mutter war im Wald von einem Wilderer erschossen worden. Somit musste unsere Mutter sie sozusagen an Kindesstatt aufnehmen und zu Luchsen erziehen. Und zu dieser Zeit war sie selbst schwanger. Deshalb kommt der Name meines Bruders eindeutig von den zwei kleinen Luchsen. Ein Tier kann schließlich dem Menschen ähnlich sein. Und der Mensch einem Tier. Habe ich nicht recht? Mein Vater war der Direktor des Warschauer Zoos und meine Mutter Antonina die sogenannte Leiterin. Sie war hochgewachsen, warmherzig, blond, mit blauen Augen. Kaum saßen wir beim Abendbrot, begann sie zu erzählen. Der schwere Moment der Liquidierung der übrigen Tiere näherte sich unwiderruflich. Im November 1939 erschien in unserem Haus ein Wehrmachtssoldat, der im Zivilleben Wärter im Berliner Zoo war, und verkündete uns, in den nächsten Tagen wird sie Herr Lutz Heck besuchen. Herr Heck hatte das große Glück, dass er im Zoologischen Garten Berlin geboren worden ist. Und dann war er in einer eigentlich recht günstigen Zeit Direktor. Lutz Heck hat sich trotz seiner Eitelkeit während der internationalen Konferenzen der Zoodirektoren uns gegenüber immer sehr höflich verhalten. Unter der Leitung von Professor Heck aber wuchs der Zoo allmählich in Jahrzehnten zu einem der größten und bedeutendsten Tierparks unseres Kontinents. Mir erwies er sogar besonders viel Sympathie. Er schickte mir von seinen Expeditionen Grüße auf wunderschönen Ansichtskarten mit Tieren und Landschaften. Später habe ich erfahren, dass ich ihn an seine große Jugendliebe erinnerte. Herr Professor Heck, an vielen Reisen können wir heute noch teilnehmen. Und zwar deshalb, weil Sie über Ihre Reisen geschrieben haben. Ja, ich habe über meine Reisen geschrieben und meine Tiererlebnisse, was ja auch immer sehr schön ist. Jeder erzählt ja gerne und jeder schreibt ja gerne über das, was er erlebt hat. Das ist ja so die Mitteilsamkeit, die man den Menschen gerne hat. Nun, eine Berufskrankheit zeichnet alle Zoodirektoren aus. Sie reisen viel, sie müssen Tiere einkaufen und bei ihnen war es sogar so, sie mussten Tiere fangen. Ich heiße Piotr Daszkiewicz, ich bin Biologe und Wissenschaftshistoriker. Lutz Heck war jemand, der in Hitlers Regierung ein Amt leitete, das heute vielleicht im Umweltministerium entspricht. Als die Okkupation begann, als Warschau besetzt wurde, kam Heck hierher und ließ Tiere aus Żabińskis Zoo einfach abtransportieren. Meine Eltern bedauerten es natürlich, dass er die Tiere weggeholt hatte. Heck sagte, sie sollten dem Zoo später alle wieder zurückgegeben werden. Anfangs sollte es nicht so aussehen, als ob die Tiere gestohlen würden, sondern wie eine Geste guten Willens. Aber die Tiere kamen nie wieder zurück. Man stahl die Wisente, die kleine, wenige Jahre alte Elefantin Tuschinka. Auch die Przewalski-Pferde wurden weggebracht. Die weniger interessanten Tiere blieben in Warschau. Report der polnischen Exilregierung. Kulturverluste. London 1944. Drei Elefanten, 40.000 polnische Swati. Zwei Nilpferde, 25.000. Zwei Giraffen, 20.000. Drei Przewalski-Pferde, 60.000. Drei Wisente, 25.000. Vier Bisons, 10.000. Wir befinden uns jetzt in der Villa, die Jan Żabiński und seiner Frau gehörte. Eine Geheimtür befand sich im Arbeitszimmer. Die Tür hat dieselbe Farbe wie die Möbel, also war das hier so eine Art geheimer Durchgang. Seine Schützlinge versteckte Żabiński im Keller. Hier sollen sich über 20 Menschen aufgehalten haben. Dass die Deutschen das nicht bemerkt haben, das war schon erstaunlich. Aus Aufzeichnungen geht nämlich hervor, dass die Leute den Keller in diese Richtung verließen. Also durch diese Fenster kamen sie heraus und gingen dann durch die Fasanerie. Das ist das Gebäude, wo heute hauptsächlich Papageien gehalten werden. Immer mehr Flüchtlinge suchten in unserem Haus Schutz. Als ob es nicht nur eine Nussschale auf stürmischem Meer gewesen wäre, sondern Kapitän Nemos Unterwasserboot, das alle durch stille Meerestiefen sicher zum Hafen bringt. Der Sturm aber wurde immer gefährlicher. A tutaj trzymane swojego czasu przez Żabińskich kolorowe bażanty. Hier wurden von den Żabińskis früher bunte Fasane gehalten und hier befand sich auch der Ausgang, der jahrelang gesperrt war. Gleich hinter dem Gebäude ist auch der Zoo-Ausgang und vielleicht sind die Bewohner der Villa hier durchgeschlüpft. Und Richard hat sie gefüttert. Er hat ihnen Essen gebracht und alle, die sich dort aufhielten, auch die Juden, die sich dort versteckten, alle wurden Fasane genannt. Und wenn er hingehen sollte, bekam Richard die Anweisung, geh, füttere die Fasane. Hier wohnen Felsensittiche aus Patagonien. Es sind sehr schöne Papageien. Sehr geschwätzig. Sie reden viel miteinander. Das ist ein Reisfink. Wir haben hier verschiedene Papageienarten. Heute haben wir in unserem Asyl im Jahre ungefähr 2000 Vögel. Die Menschen, die vor Krematorien und Gaskammern Zuflucht suchten, glaubten, dass sie einen sicheren Schlupfwinkel für sich gefunden hatten. Bei uns, in unserem Haus, das buchstäblich für jeden offen stand. Ta villa mieściła się na pustym, ogromnym terenie. Zur Villa gehörte ein großes, freies Gelände, um die 40 Hektar. Und unser Haus stand direkt an der Straße. Es war weder eingezäunt noch bewacht. Es stand da wie, ja, vielleicht wie ein Leuchtturm. Meine Eltern haben Richard fast von Anfang an in ihr Tun eingeweiht. Er musste als Kind nie das Gefühl haben, dass ihm etwas verheimlicht wurde. Może jakieś instrukcje dostałem, ale automatycznie wiadomo było i ci, którzy są. Vielleicht habe ich irgendwelche Verhaltensregeln bekommen, aber es war für jeden im Haus, also für unsere ganze Familie, einfach selbstverständlich zu schweigen. Auch die Menschen, die sich hier versteckten, wussten, dass sie nichts sagen durften. Bei den Żabińskis sind doch immer Gäste da. Wieso sollten es ausgerechnet Juden sein? Wahrscheinlich ist es ein Bekannter, der zum Beispiel wissen will, wie man mit einem Papagei umgeht, weil er gerade einen Papagei zu Hause hat. Und diesen Vorteil unseres offenen Hauses hat mein Vater genutzt. To była korzyść, którą ojciec wykorzystał. Tutaj rzeczywiście wielu Niemców. In den zoologischen Garten kamen natürlich viele Deutsche, Nazis, in der Freizeit zum Vergnügen. Und vielleicht hat Żabiński hier gerade deshalb Juden, nicht nur Juden, sondern auch andere Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden, untergebracht. Zoologischer Garten, Berlin. Wir stellen Sie durch. Einen Augenblick bitte. Hold the line, please. Please hold the line. Kennen Sie schon den australischen Lachvogel? Ich bin Bernhard Blaskewitz und bin der Direktor des Zoologischen Gartens Berlin und des Tierparks Berlin. Natürlich war die Gehegestaltung früher anders, nicht? Es waren kleinere Gittergehege. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, was dann übrig geblieben ist bei den Hirschen und so weiter, was heute alles natürlich frei Anlagen sind. Und diese Anregung ging auf Lutz Heck zurück. Sein großer Wurf waren eben die auf ihn zurückgehenden Felsfreianlagen für Paviane, für Robben. Und die große Löwensteppe 36. Wir schauen gerade auf ein Bauwerk, Herr Professor Heck, das heute noch von allen Besuchern bestaunt wird, Was muss das für eine Sensation gewesen sein, als Sie es planten, als Sie es bauen ließen, als Sie den Löwenfelsen entstehen ließen? Also damals war ja die Poesie noch in den Zwischengärten noch sehr weit vertreten. Also da wurden ja noch romantische Dinge hineingelegt, wo sie vielleicht gar nicht so nötig waren. Senderfreies Berlin, 1994. Wir wollen diese Ära heute etwas genauer beleuchten und dazu begrüße ich jetzt hier im Studio Kai Artinger, Kunsthistoriker, der sich intensiv mit der Rolle des Berliner Zoos im Nationalsozialismus beschäftigt hat und dabei zu dem Ergebnis kam, dass der Zoo damals keineswegs eine unpolitische grüne Oase in der braunen Wüste war. Wenn man sich die Akten anguckt, dann fällt auf, dass also Lutz Heck ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Göring gehabt hat. Und Göring sah sicherlich, dass er den Zoo benutzen konnte. Also so wurde zum Beispiel diese Freilandanlage für Löwen mit der Unterstützung Görings aufgebaut. Und das war natürlich eine Propagandaveranstaltung kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele. Ja, Heck war Parteimitglied, ja, ja. Na, ich glaube, die Hälfte der deutschen Zoodirektoren waren NSDAP, die andere Hälfte nicht. Das mit Göring stimmt natürlich. War ja sozusagen, wie ich vorhin erzählte, war er sein Dienstherr. Nicht? Also als Reichsjägermeister und preußischer Ministerpräsident und Verteidiger, was Göring alles für Titel hatte und Ämter. Und da stand ihm natürlich auch der Reichsnaturschutz. Nicht? 3 Wisente, 25.000. 4 Bisons, 10.000. 2 Schimpansen, 10.000. 2 Gnus, 5.000. 4 Moorantilopen, 4.000. 4 Pumas, 4.000. 2 schwarze Panther, 3000. Hier war Lonia Tannenbaum, die mein Vater aus dem Ghetto geholt hat. Und Moritz Frenkiel, der eigentlich für mich nur Pavel Zielinski hieß. Frau Magda Gross, die Specht genannt wurde wegen ihrer Haarfarbe. Die Familie Königswein war auch bei uns im Haus. Es kam der Moment, als man die Kinder, Familien, an einen anderen Ort bringen musste. Aber sie sahen auffällig jüdisch aus. Sie waren alle dunkelhaarig. Meine Mutter beschloss, sie gewissermaßen aufzuhellen, ihre Haare zu bleichen mit Wasserstoffperoxid. Und dann kamen rote Haare heraus. Oh, schau mal, Eichhörnchen. Die Kinder wurden deswegen Eichhörnchen genannt. Wir mussten uns ein System ausdenken, ein Alarmsystem. Alle wussten, was zu tun ist, wenn sie jemand auf dem Klavier das Signal spielen hörten, wenn es gesungen oder gepfiffen wurde. Das Signal war aus Offenbachs Operette Die schöne Helena, die Arie Reise nach Kreta. Die kleinen Königweins verschwanden sofort im Keller oder in Schlupflöchern. Pavel versteckte sich zum Beispiel im Wandschrank, einem zweiseitigen Schrank zwischen Flur und Schlafzimmer. Berlin B62, den 28. Dezember 1939. An unseren Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, Berlin W8. Unserem geliebten Führer übersenden wir in dieser ernsten Zeit unsere besonders herzlichen und treuen Wünsche für ein recht glückliches Jahr 1940, das den deutschen Waffen den Sieg bringen möge. Wir erlauben uns, unseren Wünschen wiederum eine Ehrenkarte zum Eintritt in unseren Zoologischen Garten beizufügen. In aufrichtiger Verehrung, der Vorstand des Aktienvereins des Zoologischen Gartens zu Berlin, Lutz Heck. Zoologischer Garten, Berlin. Wir stellen Sie durch. Einen Augenblick bitte. Waren Sie eigentlich schon mal mit den Affen, wie die rumspringen? Das ist enorm. Es gab zum Beispiel hier bei uns einen deutschen Zoo. Der hieß der Deutsche Zoo, da war auf den Tierschildern extra, war eine kleine Fahne, ich hatte damals Deutschland, also die Hakenkreuzfahne, drauf. Aber das muss man natürlich sehen, das hat der Heck ausgenutzt, nicht? Er hat die sozusagen das finanzieren können, dort eine wunderschöne Anlage eben für damals die erste Freianlage für Braunbären bei uns, Braunbären und Wölfe. Dann natürlich neben diesem deutschen Zoo wurden dann dieses niederländische Bauernhaus errichtet, was ganz offenkundig auch Blut- und Bodenideologie mit einbezog. Also sie zeigte, indem nämlich ein Schriftzug auf dem Giebel dieses Hauses angebracht wurde, der also Hitlers Sorge für das deutsche Bauerntum ausdrückte. Lutz Heck, Tiere, mein Abenteuer. 1941 fielen die ersten englischen Bomben in den Zoo. Es waren 6 Stück zu je 250 Kilogramm, ein Reihenwurf. Die Waldschenke brannte. 3 schwere Treffer waren in ihre Holzhäuser und Hallen gefahren. Das war unsere Feuertaufe. Die Elefanten waren zuerst unruhig gewesen, wenn es schoss. Allmählich rührten sie sich auch bei der tollsten Flakschießerei nicht mehr. Report der polnischen Exilregierung. Kulturverluste. 2 Gnus, 5.000. 4 Moorantilopen, 4.000. 4 Pumas, 4.000. 2 schwarze Panther, 3.000. 3 Lamas, 3.000. 17 Silberfüchse, 20.000. Die zweite Welle schwerer Bomber zieht über Berlin. Der erste Sprengkörper, der im Umkreis des Zoologischen Gartens fällt, geht am Bahnhof Zoo nieder. Der zweite in der Hardenbergstraße vor der U-Bahn. Der dritte landet vor dem Elefantenhaus am großen Freigehege. Der ganze Uferpalast, von einer Ecke zur anderen, loht in Flammen. Der Zoo ist nach dieser Seite von einer hohen, feurigen Mauer eingeschlossen. 15 Shetland-Ponys, 15.000. 2 Tapire, 4.000 Swati. 1 Lippenbär, 4.000. 3 Seehunde, 5.000. Das Lebenswerk meines Vaters, das ich selbst ein Jahrzehnt lang mit vielen neuen Freianlagen ausgestattet und durch landschaftliche Umgestaltung vervollkommnet hatte, war zerstört. Ja, das Schicksal hatte uns Zooleute fürchterlich getroffen. Es schien ausgeschlossen, dass ein zoologischer Garten voll unschuldiger Tiere je als Bombenziel in Betracht kommen könnte. Przecież ojciec działał w AK. Mein Vater war ja Mitglied der Heimatarmee. Und im Haus wurden verschiedene Materialien und Präparate gelagert, die später zu Sabotageakten verwendet wurden. Das Haus stand gewissermaßen die ganze Zeit auf einer Mine. Gefahr drohte uns immer. Meine Eltern waren sich über das Risiko bewusst. Außerdem hatten beide immer eine Kapsel Zyankali bei sich. Im Zoo spürte man die warme Mainacht. Hingerissen von ihren eigenen melodischen Stimmen, sangen die Nachtigallen wild ihre Balzlieder. Mit kräftigen Akkorden durchbrach Chopins E-Moll-Etüde die romantische Stille der Nacht. In stürmischen Passagen drang die Musik aus dem offenen Fenster. Plötzlich raschelte es in den Malven. Und irgendwo in der Nähe ertönte ein Käuzchenschrei. Jan sprang auf. Die Jungen mussten sofort versteckt werden. Sie gehörten zur Sabotagegruppe, die bei der letzten Aktion große Benzinbehälter in Brand gesetzt hat. »Ich verstecke euch in der Fasanerie«, sagte er. »Bei Tagesanbruch seid totenstill. Nicht sprechen, nicht rauchen. Ihr seid mucksmäuschenstill. Zu Befehl. Bleibt nah am Haus, in unserer Sichtweite.« Zu essen bringen wir euch. Jakąś zupkę, powiedzmy kartoflankę albo barszczyk może, jakieś kluski. Es gab Kartoffelsuppe, vielleicht mal rote Beete-Suppe oder Nudeln. Fleisch sehr selten. Die Fasanerie war nicht weit, also konnte ich was zum Essen holen und mir vorstellen, ich nehme es mit zum Spielen oder ich gehe damit einfach in den Garten. Senderfreies Berlin 1955. Wenn man weiter liest über das, was Professor Heck geschaffen hat, dann stößt man auf eine Formulierung, er ist Weidmann und damit auch Naturschützer gewesen. Genderfreies Berlin, 1994. Die andere Geschichte ist die, dass Lutz Heck sich an bestimmten Institutionen beteiligte, sei es zum Beispiel die SS-Stiftung Ahnenerbe, der Heinrich Himmler Vorstand, und wo er mit seinem Bruder zum Beispiel an einem Projekt beteiligt war, was hieß Der Wald und Baum in der arisch-germanischen Geistes- und Kulturgeschichte, wo er sich zum Beispiel auch ideologisch ganz offensichtlich für den Nationalsozialismus stark machte und natürlich dann in seiner politischen Verwicklung als oberster Leiter der Naturschutzbehörde, die wiederum auch Göring unterstand. Zoologischer Garten Berlin. Wir haben in Deutschland damals ein sehr fortschrittliches Tierschutzgesetz und ein sehr fortschrittliches Naturschutzgesetz. Komisch, nicht? Also die Menschenrechte wurden mit Füßen getreten, aber diese Gesetzgebung war fortschrittlich. In der Nacht vom 18. zum 19. April 1943 fielen im Warschauer Ghetto Schüsse. Ein loderner Feuerschein erhellte den Himmel. Die Deutschen hatten mit der planmäßigen, endgültigen Beseitigung des Ghettos begonnen, um so den Geburtstag des Führers zu feiern. Von Süden her ging auf unsere Veranda und auf den Rasen im Garten ein Regen aus verkohltem Papier nieder. Papierów i gazet, które wiatr niósł. Viele Papiere und Zeitungen, die eigentlich nicht mehr brannten und vom Wind kilometerweit über die Weichsel in den Zoo getragen wurden. Man spürte den Ghettoaufstand nicht so wie ein Jahr später den Aufstand in der ganzen Stadt. »1944 hatten die Deutschen im Stadtteil Praga 188 schwere Geschütze stationiert. In der Nähe des Zoos befanden sich Mörser und Abschussrampen für Raketen, die von der Zivilbevölkerung als Kühe oder Schränke bezeichnet wurden. Risch stand stundenlang auf der Terrasse, wie ein Soldat auf Wache. Er hatte immer ein Fernglas bei sich. Hin und wieder schaut er hindurch, als ob er am anderen Ufer die Silhouette seines Vaters sehen könnte. Überall waren deutsche Besatzer und sie bemerkten, dass da so ein Junge herumläuft und wussten nicht, was er da macht. Also warnten sie mich. Höre gut zu, wenn du hier noch einmal auftauchst, erschießen wir dich. Seitdem ging ich nicht mehr raus. Eine deutsche Patrouille erschien und stellte fest, von hier aus wurde geschossen. Hier verstecken sich Partisanen und bereiten sich zum Aufstand vor. Und alle wurden aus dem Haus geholt. Sie wurden zwar nicht an die Wand gestellt, aber sie sollten die Hände hochheben und so blieben sie dann stehen. Und dazwischen ist ein Hahn herumgerannt. Und ein Deutscher befahl meinem Bruder, ihn zu fangen. Aber es gelang mir nicht. Es ist schließlich nicht einfach, einen Hahn zu fangen. Der Hahn hieß Kuba. Auch er gehörte zu den Hausbewohnern. Einer der Deutschen stellte fest, ich bräuchte dafür zu lange. Meine Mutter hatte das nicht gesehen. Alles geschah hinter dem Haus. Der Hahn war irgendwo im Gebüsch verschwunden. Also ging ihnen der Deutsche ein paar Schritte nach und gab zwei Schüsse ab. Meine Mutter hat es mir immer wieder erzählt. Sie hielt mich in dem einen Arm, den anderen musste sie hochhalten. Und als sie die Schüsse hörte, ist sie in Ohnmacht gefallen. Risch hielt den toten Kuba am Flügel. Dicke Blutstropfen flossen aus dem zerschmetterten Kopf des Hahns. »Da haben wir mit euch einen schönen Spaß gemacht«, lachten die SS-Männer im Chor. Im Mittelpunkt ihres Interesses stand ja doch die Person Lutz Heck. Er wurde dann zum Beispiel in der Ukraine mit der Leitung von Askania Nova, einem Naturschutzreservat, betraut, das ja erst in deutsche Hände geriet, als die Deutschen dort einmarschierten und diese Gebiete besetzten. Und natürlich wurde er von der SS dort eingesetzt. Mich würde mal interessieren, was geschah denn dann nach Kriegsende? Was ich herausgefunden habe, ist, dass er geflüchtet ist auf dem Fahrrad nach Leipzig und dann sich in den Westen absetzte Und von da an verliert sich die Spur. Also man kann nur Vermutungen anstellen, dass er aufgrund der Belastung, aufgrund seiner engen Beziehung zu den Nationalsozialisten, als Parteimitglied natürlich, für die Alliierten in dieser Stadt keine tragbare Person gewesen wäre. Und ein Zoodirektor ist natürlich ein Aushängeschild, eine sehr exponierte Person im kulturellen Leben einer Stadt. Piotr Daszkiewicz. Heck war jemand, der als Naziminister das Programm zur ethnischen Säuberung Mittel- und Osteuropas entworfen hat, also den Völkermord. Jemand, der Tiere aus zoologischen Gärten in ganz Europa gestohlen hat. Jemand, der nach dem Krieg als Kriegsverbrecher gesucht wurde, wegen der Exekution, unter anderem in Askalinowo auf sowjetischem Gebiet. Die Deutschen nannten es nicht ethnische Säuberung, sondern Landschaftssäuberung. Und im Rahmen dieser Landschaftssäuberung wurden Kinder in der Aktion Zamość ermordet. Das war die Auslöschung der Bevölkerung. Heck war dabei und hat alles beaufsichtigt. Warum sonst wurde er von den Russen gesucht? Redakcja przyrodnicza nadaje audycję Dr. Żabiński przed mikrofonem. Es ist schon seltsam, dass zwei miteinander verwandte Arten der Bisonfamilie in ganz anderen Teilen der Welt beinahe dasselbe Schicksal teilten. Im letzten Jahrhundert drohte ihnen nämlich die komplette Auslöschung. Mein Vater wurde gleich in den ersten Tagen des Warschauer Aufstandes angeschossen und als Kriegsgefangener ins Offizierslager transportiert. Nach 1945 verbrachte er noch eine Zeit im Ausland und kümmerte sich um Dinge, die mit den Tieren und dem Zoo zu tun hatten. Ich glaube, es ging hauptsächlich um Wisente. Wenn man vom Aussterben einer Gattung spricht, gibt man normalerweise der Vorliebe des Menschen für die Jagd die Schuld. In diesem Fall war die Ursache für die Ausrottung beider Arten allerdings eine ganz andere. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Mensch den Wildtieren das Leben schwer macht. Nicht nur durch die Jagd, sondern vor allem durch die Veränderung der Natur. Żabiński war aber ein Mensch, der nicht zum Kommunismus passte. Es war kein Vorteil für ihn, dass er dem aus London dirigierten Widerstand angehörte. Ein Soldat der bürgerlichen Heimatarmee, nicht der kommunistischen Volksarmee. Also ist er unser Feind. In seinem Zoo erlaubte er keinerlei Korruption. Und damit setzte er sich dem Hass seiner Widersacher aus. Man plante sogar, meinen Vater zu ermorden. Ein Zoowärter wurde bestochen und sollte ihn erschießen. Es ist schwer zu sagen, ob jemand davon erfahren oder ob der Mann sich selbst angezeigt hat, weil er den Druck nicht aushalten konnte. Wie dem auch sei, zum Attentat ist es nie gekommen. Wie dem auch sei, alles wurde so arrangiert, dass Herr Żabiński seinen Posten aufgab. Senderfreies Berlin, 1979. Auch das Ehepaar Heck wird wieder große Sprünge machen, Sprünge nach Südwestafrika. Mit dem Volkswagen kommen wir, ja? Wir wollen sagen, wir machen Freudensprünge. Nicht ohne Wagen, sondern zu Fuß. Aber wir wollen diesmal im Volkswagen wohnend Afrika durchqueren. Da kann man ohne Mühe an jeder Stelle halten, wo wild ist. Und von dort aus beobachten und auch aufnehmen. Dazu ist alles schon vorbereitet. An dem Auf Wiedersehen Wagen. In 2 Jahren vor Ihrem neuen Film und wahrscheinlich auch vor Ihrem neuen Buch. Das Nibelungenlied mit seiner berühmten Beschreibung von Siegfrieds Jagd am Wasgenwald und den Schilderungen alten Jagdbrauchtums bewegte schon in der Jugend meine Fantasie. Und eine Vorliebe für das Urwild unserer Vorzeit war stets in mir wach. Ich bin Jäger oder Weidmann und habe mich für Naturschutz eingesetzt, hauptsächlich für aussterbende Tiere, also Wisente. Dann sind ja hier die Neuzüchtung vom Auerochsen begonnen worden, die ja weltberühmt geworden sind, obwohl natürlich alle neue Sachen noch angegriffen werden. Bestimmte Züchtungsarbeit, wie dass man nun sich damit beschäftigte, den Auerochsen, der ausgestorben war, wieder rückzüchten zu wollen, dass man also ist versuchte, das denn gelungen? Die Brüder Heck sagten, dass es ihnen gelungen ist. Es wurde ihm aber dann später bestritten, dass das so war. Sie hatten also, es wurde gesagt, dass sie nichts anderes als ein dem Ur ähnliches Tier geschaffen haben, mit den optischen Merkmalen des ursprünglichen Tieres geschaffen haben. Dass das aber natürlich nicht möglich ist, ein ausgestorbenes Tier wieder zu züchten. Der letzte Auerochse starb im Jahr 1627 im Urwald bei Jaktorowo in Masowien. Jeder in Polen weiß das. Kein Lebewesen ist ausgestorben, das in lebendiger Erbmasse noch vorhanden ist. Es war Göring, unter dessen Patronat diese Rinderkreuzung freigelassen wurde. Die Nazis behaupteten, dass sie den ausgestorbenen Auerochsen wieder ins Leben rufen könnten. Er habe nämlich die germanische Urgewalt verkörpert. Das Witzige daran ist, dass dieses Rind, dieser Auerochse, eigentlich klein und unvollkommen war. Aber das störte niemanden. Für die Nazis war er einfach das Symbol der germanischen Stärke. Und Heck verschaffte ihnen damit gewissermaßen ein Symbol für ihre Ideologie. Dicht vor uns stand der riesige Bulle, wilden Blickes und hoch erhobenen Hauptes, mit drohenden Hörnern, deren Spitzen im Waldesgrün aufleuchteten. Wie ein Sinnbild der Urkraft stand das gewaltige Tier da. Nicht umsonst haben einstmals die alten Römer den Urstier der germanischen Wälder an Kraft dem Nashorn gleichgestellt. Ihre urwüchsige Schönheit und Kraft begeistern so, dass sie sehr bald in die Rominter Heide freigelassen wurden. Im Nordosten des Reiches liegt eines der größten geschlossenen Waldgebiete Deutschlands, die Rominter Heide. Sie ist seit Jahrhunderten auch eines unserer berühmtesten Wildreviere. Seit einigen Jahren beherbergt die Heide auch Auerochsen oder Ure. Sie waren im 17. Jahrhundert ausgerottet worden, haben aber dann in jahrelanger Züchtungsarbeit der Gebrüder Dr. Heck aus den verschiedentlichen Hausrinderrassen ihre Auferstehung erlebt. Und plötzlich wurde dieser totale Betrug der Nazis zu einer kommerziellen Lüge. Man vergaß darüber Hecks Vergangenheit und versuchte, die Lüge zu verkaufen als Wiederbelebung einer ausgestorbenen Tierart, wie bei Steven Spielberg. Diese eigenartige Kuh, die weder Milch noch Fleisch gab, noch ein Auerochse war. Vielen Berlinern ist der alte Geheimrat Heck noch in guter Erinnerung und bei der Aufstellung seiner Büste gegenüber vom Löwenfreigehege waren auch einige alte und gute Bekannte von ihm anwesend. Ich bin sehr empört darüber, dass man Heck 1979 ein Denkmal in den Berliner Zoo setzte. Immer wenn Hecks Name genannt wird, bedeutet das zugleich seine Rehabilitierung und sogar eine Art der Verehrung für ihn. Obwohl er einer der schwarzen Charaktere der Nazi-Okkupation in Polen war. Ja, mit seinem weißen Bart ist er ja auch so zu einer Art Berliner Original geworden. Ja, und das ist er. Er war ja natürlich bei den Kindern sehr beliebt und bei der ganzen Bevölkerung, in allen Schichten der Bevölkerung. Und ich freue mich ganz besonders, dass man durch diese Wüste, dass man diese Erinnerung an Geheimrat Heck wieder ins Leben ruft. 21. Juli 1949. Die drei roten Buchstaben Zoo ragen über das Grün des Parks von Praga. Ausländische Tiergärten haben begonnen, ihre Versprechen in die Tat umzusetzen. Schiffe aus Antwerpen mit vierbeinigen Passagieren liefen im Danziger Hafen ein. Morgen werden unzählige Besucher zum ersten Mal durch das Tor des wiederbelebten Zoos schreiten. Und aus diesem Zimmer kommt man auf die Terrasse. Es war also schon möglich, dass man überall hin Zugang hatte. Vielleicht wurden auch hier in diesen Räumen Juden und verfolgte Polen versteckt. All das bezeugt Herrn Jabinskis großen Mut. Auf so etwas stand die Todesstrafe für ihn, für seine Familie, für alle, die davon wussten. Als er in Israel war, eine Medaille und den Ehrentitel Gerechter unter den Völkern der Welt erhielt, wurde er gefragt, wieso er das getan hat. Ich bin Pole und Demokrat. Meine Taten waren und sind die Konsequenz einer bestimmten psychologischen Beschaffenheit meines Verstands, meiner Erziehung, die fortschrittlich und humanistisch war. Ich habe keiner Partei angehört. Und auch während der Besatzung habe ich nicht nach dem Programm irgendeiner Partei gehandelt. Ich bin ein Individualist und mag es nicht, durch irgendwelche Vorschriften eingeschränkt zu sein. Jabinski. Also Menschen und Tiere brauchen Hilfe. Und das war der Hauptgrundsatz in unserem Haus. Keiner der Menschen, die sich in unserem Haus aufgehalten haben, ist ums Leben gekommen. Alle haben den Krieg überlebt. Dr. Żabiński przed mikrofonem. Der große Krieg im Jahr 1914 war für die Wisente verheerend, zumal die Front östlich des Białowieża Urwalds verlief, der damals noch den Deutschen gehörte. Soldaten, die den Wald durchsuchten, haben diese großartigen und seltenen Tiere natürlich nicht verschont, sodass nach dem Ende des Krieges nicht ein einziges Tier in Białowieża gesichtet werden konnte. Lutz Heck, Tiere, mein Abenteuer. Nach Abrücken der deutschen Besatzung streckten die Wildschützen aus den umliegenden Dörfern in dem zeitweiligen Niemandsland einen Wisent nach dem anderen nieder. Bald waren es nur noch 5 Stück. Und dann kam eines Tages die Nachricht, dass am 28. Februar 1921 der letzte Wisent des Urwaldes, dort, wo er seit grauer Vorzeit seine Fährten gezogen hat, einer wilderer Kugel zum Opfer gefallen war. Nun gut, wie kommt es aber, dass die Wisente jetzt wieder da sind? Der Zoologische Garten in Warschau hatte sich bereit erklärt, Zuchtexemplare für das Reservat, das in Białowieża entstehen sollte, zu beschaffen. Und es gelang wirklich, einen Bullen und 2 Kühe aus Schweden zu bekommen. Die Vermehrung verlief vielversprechend. Schon ein Jahr später hatten beide Kühe Nachwuchs. Wie arm wird die Natur, wenn man ihre Geschöpfe daraus vertrieben hat. Untermenschen und Alphatiere. Bisons und Juden im Warschauer Zoo. Ein Feature von Małgorzata Żerwe und David Zajmajrowicz. Es sprachen Carmen Maja Antoni, Bibiana Beglau, Frank Arnold, Klaus Herm, Jürgen Holz, Joachim Kaps und Fried Hemtok. Übersetzung aus dem Polnischen Piotr Siemiński. Recherche Warschau Joanna Schwedowska. Klavier Elisabeth Westphal. Ton Bernd Friebel. Regie David Zajmajrowicz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit Radio Gdansk 2010.